Yeah, bro. Blake. American Express, Blake. Cash. Ah? Kunden rufen auch noch Festnetz. Ja. Roll im S-Pen. Zieh das Flex weg. American Express, Black. Bratan, mach kein Hack-Mack. Ja. Zieh das Flex weg. American Express, Black. Kunden rufen auch noch Festnetz. Ich steig ein in mein Zug und bin high. Bretter übern Kudam, das ist Schuhmacher-Style. Ich bin Rapper, doch eigentlich wollte ich Fußballer sein. Kein Problem, wenn ich will, kauf ich dein Fußballverein. Warum guckst du mich schief an? Der Fan will dein Hund in Tigern. Dieser Ivan muss liefern. Fahrer mit Idan, nicht mehr mit Ilan. Du bist liefern und Shishan. Ich bin Fahrer von Mietern. Auf meine Ivan, Legende wie Zinizi Tidan. Kapital Ipman, Yalla mach Bitan. Papi Abi, mit Sami Agiani. Rede nicht zu viel, bring mal zwei Ragi Gianni. Rapper denken, dass sie Geld haben, weil sie im Pace tragen. Ihr müsst doch selbst lachen. Kunden rufen mal auf Festnetz. Roll im S-Band. Kapitän, ich Katy Perry. Gucci und nicht Handy. Guckst du Kapi, Skeppy. Rapper denken, dass sie Geld haben. Dass sie in Geld baden. Ihr müsst doch selbst lachen. Kunden rufen mal auf Festnetz. Roll im S-Band. Dieses Flex-Flex, American Express Black. Stopp. Bratta, mach kein Hack-Mack. Dieses Flex-Flex, American Express Black. Kunden rufen mal auf Festnetz. American Express Black. Stop. Bratta, mach.